بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis am Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Allahs Segen und Heil, seinem Propheten Muhammad, der uns Folgendes mitgeteilt hat. Er sagte, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, und Allahs Buch liest und rezitiert und lernt und lehrt, dann steigt auf sie die Ruhe hinab und es umgibt sie und es umgeben sie die Engel und es umhüllt sie die Barmherzigkeit und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und das ist der Grund, warum wir uns heute zusammen versammelt haben, inshallah. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die Verse 150 bis 153. Allah sagte, und wir lesen die deutsche Übersetzung dazu, und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, da wendet eure Gesichter in ihre Richtung, damit die Menschen kein Beweismittel gegen euch haben, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, und damit ich meine Gunst an euch vollende und auf das ihr recht geleitet werden möget. So, wie wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben, der euch unsere Worte verliest und euch läutert und euch die Schrift und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. O, die ihr glaubt, sucht Hilfe in Standhaftigkeit und im Gebet. Allah ist mit den Standhaften. Zum wiederholten Male sagt Allah subhanahu wa ta'ala und bekräftigt, dass die Qibla geändert worden ist und nicht mehr in Richtung Jerusalem, Bayt al-Maqdis oder al-Quds ist und dass die Muslime von nun an ihre Gebete in Richtung Mekka, in Richtung der Qibla, in Richtung der Kaaba zu verrichten haben. Und wer auch immer ein Gebet absichtlich in eine andere Richtung verrichtet, außer in Richtung Mekka, es sei denn, er befindet sich in einer Ausnahmesituation, wie wir im Kapitel des Gebetes schon behandelt haben, dann ist sein Gebet ungültig, weil Allah subhanahu wa ta'ala es so angeordnet hat. Und zum wiederholten Male bekräftigt Allah subhanahu wa ta'ala diese neue Gebetsrichtung und festigt damit die Herzen der Gläubigen, denn wir haben gesagt, dass es eine schwere Prüfung war für die Muslime, die Menschen dieser damaligen Zeit, die in drei Gruppen geteilt worden sind. Die eine Gruppe waren die Heuchler und die schwachen Muslime. Und sie haben gesagt, wie wir schon mehr als einmal erwähnt haben, dass sie haben gesagt, was ist mit diesem Propheten, der seine Gebetsrichtung ändert und vielleicht morgen ändert er sie wieder. Und die Juden und das Volk der Schrift allgemein, sie haben gesagt, jetzt haben wir endlich den Beweis gegen diesen Menschen, dass er ein falscher Prophet war, denn er verlässt die Gebetsrichtung der ihm vorausgegangenen Propheten. Und auf der anderen Seite noch die Mushrikun, die Götzendiener, die Araber, die Polytheisten aus Mekka, die gesagt haben, langsam findet er wieder zu seinen alten Gottheiten zurück. Er betet schon wieder in unsere Gebetsrichtung und bald wird er wieder zur Religion seiner Vorväter zurückkehren. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und woher du, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und woher du immer heraustrittst, das heißt aus dieser Stadt herausgehst, aus Medina, und auf Reisen bist, selbst auf einer Reise, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Das heißt, egal ob man sesshaft ist oder auf einer Reise ist, muss man, wenn man sein Pflichtgebet verrichtet, es in die Gebetsrichtung verrichten, in Richtung der Qibla, in Richtung der Kaaba. Und wir hatten erwähnt, dass wenn man ein freiwilliges Gebet verrichtet, auf einem Reittier oder auf einem Fahrzeug, dann ist die Qibla keine Pflicht und entfällt diese Pflicht. Aber allgemein Es ist Pflicht, dass man sich in Richtung Makka wendet, sofern es einem möglich ist. Und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, da wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Das heißt, wo immer ihr gläubigen Menschen seid, und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala zerstört die letzten Zweifel von irgendwelchen Menschen. Nicht, dass sie sagen, dieses gilt nur für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sondern es gilt für alle Muslime und alle gläubigen Menschen sind hiermit angesprochen. Wo immer ihr seid, da wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Damit die Menschen kein Beweismittel gegen euch haben, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. Wir haben gesagt, dass das Volk der Schrift, dass sie das als Beweismittel verwendet haben gegen die Muslime und gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam, um zu beweisen, dass er ein falscher Prophet ist. Deswegen sagt Allah, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun, nämlich dass sie dies als Scheinbeweismittel benutzen, um zu zeigen, dass dieser Prophet ein falscher Prophet ist. Und wo immer ihr seid, der wendet eure Gesichter in ihre Richtung, damit die Menschen kein Beweismittel gegen euch haben. Was gemeint ist, wallahu a'lam, dass wir haben ja gesagt, dass die Juden und Christen gewusst haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Anweisung erhalten wird von Allah, und zwar, dass er die Gebetsrichtung ändern wird. Und weil sie es gewusst haben, muss es auch stattfinden, damit die Menschen, damit die Juden, Christen nicht ein Beweismittel haben gegen diesen Propheten und sagen, wenn dieser wirklich ein wahrer Prophet wäre, dann hätte er die Gebetsrichtung geändert. Und dann hätte man nach seinem Tod gesagt, in unserer Schrift stand aber das und das drin und hat es gar nicht erfüllt, also war er nicht der Prophet. Und deswegen wurde die Gebetsrichtung geändert, damit die Menschen kein Beweismittel gegen euch haben, gegen euch Muslime. Außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. Sie benutzen dieses Mittel, sie benutzen diese Veränderung der Qibla als Beweismittel gegen die Muslime, um zu zeigen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Dabei sind sie es, die auf dem falschen Weg sind und nicht die Muslime. Na, wenn jemand nicht will und nicht akzeptiert diese neue Gebetsrichtung, dann soll man sich von ihnen abwenden. So sagt Allah, so fürchtet nicht sie und ihre Aussagen, was sie sagen und wie sie euch beleidigen und diese Anschuldigungen, die sie gegen euch machen und euch Unehrlichkeit und Lügen und vorwerfen, so fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Also folgt meiner Anweisung und lasst außer Acht diese ganzen Beleidigungen, denn ihre Argumente, die sie benutzen, sind sinnlos, denn wie wir schon gesehen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, als Antwort auf diese Sache ganz am Anfang, er sagt in Vers 142, die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sag, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Walhamdulillah. Das heißt, wir beten nur in eine bestimmte Richtung, weil Allah subhanahu wa ta'ala es angeordnet hat. Das ist der einzige Grund. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, und damit ich meine Gunst an euch vollende. Das ist Teil des Islam gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Muslimen vorhatte, dass diese Gebetsrichtung verändert wird. Und zu der Gunst gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesem Wunsch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefolgt ist oder ihm diesen Wunsch, sagt man, erfüllt hat und diese Gebetsrichtung für ihn geändert hat, denn das war das, was er sich im Insgeheimen gewünscht hat. Und wir hatten ja schon gelesen im Vers vorher, in Vers 144, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. Ja. Und damit ich meine Gunst an euch vollende, das heißt den Islam, der Islam ist die größte Gunst überhaupt, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, und damit diese Sache vollendet wird, denn die Religion wäre nicht vollkommen, wenn nicht die Gebetsrichtung auch noch verändert worden ist, wäre, wie Allah subhanahu wa ta'ala es in seiner wohlbewahrten Tafel schon hat niederschreiben lassen. Und damit ich meine Gunst an euch vollende, auf dass ihr recht geleitet werden möget, indem ihr die Wahrheit kennt und eben danach handelt. Und somit hat Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der gläubigen Menschen beruhigt. so wie wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben, der euch unsere Zeichen verliest und euch läutert und euch die Schrift und die Weisheit lehrt. Hier in der Übersetzung ist ein Fehler, also auf Arabisch heißt es Al-Hikmah, Hikmah ist die Weisheit und hier steht die Wahrheit, also nur falls man sich wundert, warum ich was anderes lese, als was hier steht. So wie wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben. Das heißt, was heißt so? Kama. Also gemeint ist, damit ich meine Gunst an euch vollende, indem ich diesen Gesandten zu euch geschickt habe. Das ist eine Art der Gunsterweisung von Allah subhanahu wa ta'ala, durch die er die Gunst an uns vollendet, indem er von uns, also natürlich von den Arabern gemeint ist, von den Arabern selbst einen Propheten auferweckt hat, spezieller gesagt noch von den Leuten in Mekka, von den Mekkanern einen Propheten erweckt hat, die er zu seinem eigenen Volk dann schicken wird. So wie wir zu euch einen Gesandten, gemeint ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von euch geschickt haben. Und das ist eine große Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht nur, dass er den Propheten geschickt hat, und nicht nur, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der gewaltigste aller Propheten ist, und nicht nur, dass er zu den fünf Ulul Azm, die besonders standhaften Propheten gehörte, und dass er die Schafa'at und so weiter war, sondern auch noch ist er von ihnen selbst, wäre es kein Araber gewesen, oder wäre es nicht einer von ihnen gewesen, dann hätten die Araber bzw. die Leute nicht geglaubt, oder sie hätten sich sehr schwer getan. Nun kannten sie ihn seit der Geburt, und sie kannten seine Eltern, und sie kannten seine Vorfahren, und sie kannten seine Herkunft, und sie kannten seine Treue, und sie kannten seine Ehrlichkeit, so dass sie kein Argument haben zu sagen, er sei irgendwie ein Lügner, oder er ist ein Verrückter, oder wir kennen ihn nicht, wie sollten wir ihn denn glauben? Denn überhaupt ist die Religion aufgebaut darauf, dass du vertraust. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Botschaft überbringt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann nehmen wir das an, weil wir ihm glauben und ihn bestätigen und wir ihm vertrauen, dass er die Wahrheit spricht. Und das gleiche gilt, wenn wir einen Gelehrten fragen und er uns Auskunft gibt über die Religion, dann machen wir das, weil wir diesen Menschen glauben und vertrauen und weil wir glauben, dass er uns die Wahrheit sagt, gemäß dem, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und Frage und Antwort ist aufgebaut auf Vertrauen. Und die ganze Religion ist aufgebaut auf Vertrauen. So wie wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben, der euch unsere Worte verliest. Worte, Ayat kann auch bedeuten, Ayat kann auch entweder Worte bedeuten oder Zeichen bedeuten. Ja, also entweder die Worte Allahs, der Koran, oder unsere Zeichen verliest. Ayat kann auch bedeuten natürlich auch Wunder. Aber es ist natürlich jetzt in dem Zusammenhang unangebracht, denn Wunder werden nicht verlesen. Es sei denn, man meint damit Wunder, die im Koran enthalten sind, wie zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns Kunde überbringt von Völkern, die vorher gelebt haben und von die er nicht selbst erlebt hat. Oder dass er uns also eben mitteilt, wie die Propheten vorher hießen und dass er uns mitteilt, wie die Propheten vorher empfangen worden sind von ihren Propheten. Oder dass er berichtet über Völker, von denen die Araber nichts gehört haben und nichts gewusst haben. Ja. Das ist natürlich, in dem Sinne, sind das Wunder, Mu'jizat, zweifellos. Oder dass der Prophet, wie dem auch sei, was es noch alles möglich gibt, was im Koran erwähnt ist. Der euch unsere Worte verliest zum Warnen und zum Rechtleiten. Na'am, zum Warnen und zum Rechtleiten. Und euch herausbringt aus der Finsternis des Schirk in das Licht des Tauhid, hinaus aus Ar-Riya, der Augendienerei, zum Ikhlas, der Aufrichtigkeit im Gottesdienst, und aus den Lügen hinaus zur Wahrheit, und aus dem Betrug hinaus zur Ehrlichkeit, und aus Al-Kibr, der Überheblichkeit, zu At-Tawadu', das heißt, dass man sich unterwirft und unterwürfig ist, im Herzen besonders. Der euch unsere Worte verliest und euch läutert, das heißt reinigt von Sünden und von schlechten Charaktereigenschaften, Akhlaq, und euch reinigt und euch die Schrift lehrt. Lehrt die Schrift, die lehrt natürlich gemeint, der Koran, zweifellos. Indem er euch den Iman erklärt und euch beibringt, was gute Taten sind. Denn gute Taten bedeutet ja nichts anderes als Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und wie sollten wir das wissen, wenn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns nicht mitgeteilt hätte? Und genauso wie man eben mit Wasser und Seife den Schmutz reinigt und Wasser allein nicht ausreicht und Seife allein nicht ausreicht, so haben wir Al-Kitab und Al-Hikmah, die Schrift und die Weisheit. Und die Weisheit beinhaltet alle möglichen Formen der Weisheit. Und manche Mufassirun haben auch gesagt, Weisheit gemeint ist hier die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die zweifellos zur Weisheit gehört. Und insofern, so wie man Wasser und Seife braucht, braucht man den Koran und die Sunna. Und es geht nicht das eine ohne dem anderen, sonst vergeht man auf einem gewaltigen Irrweg in die Irre. Der euch die Schrift und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. Und Alhamdulillah, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war ja ein Lehrer, unter anderem, der uns beigebracht hat. Und er hat uns geläutert, geläutert von eben, von allen schlechten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, allen Krankheiten, die ein Mensch im Herzen haben kann. Und deswegen, wir Muslime, Alhamdulillah, brauchen so etwas nicht. Ein gesunder Muslim und Gläubiger braucht nicht etwas wie eine Psychiatrie oder Psychologen. Ja, der Muslim, der den Koran liest und versteht, was in diesem Leben, wie es vor sich geht, der verkraftet die Katastrophen und verkraftet alle schlechten Sachen, die einem widerfahren könnten, und hat davor keine Angst, weil er versteht, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der eben diese Sachen so gewollt hat und der dadurch die Menschen prüft und sie um Rangstufen erhöhen will und andere um Rangstufen durch diese Prüfung erniedrigen will. Und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. Und deswegen sind die Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen, das geworden, was sie geworden sind. Denn sie haben das Buch und die Weisheit gelernt und sie haben sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammengesetzt und gehört, was er gesagt hat, und sie haben nach Wissen gesucht und gestrebt, nicht nur um Wissen zu haben, sondern um danach zu handeln. Und das Erwerben des Wissens ist eine Pflicht für einen Muslim, allgemein gesehen ist es eine Pflicht, dass ein Muslim über seine Religion lernt. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und wenn ich nicht weiß, wie ich dienen soll, wie soll ich dann dienen? Deswegen ist es eine Pflicht, dass man lernt, wie man Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen hat. Und dazu gehört mehr als nur das Gebet und das Fasten und die Zakah und die Hajj und die Shahadatain, die zwei Glaubensbekenntnisse. Denn das sind nur die Arkan al-Islam, das sind die Pfeiler des Islam. Das heißt im Hadith, Buniya al-Islam ala khams. Das heißt, Buniya heißt, der Islam ist aufgebaut worden. Das ist im Passiv. Der Islam, der ganze Islam ist aufgebaut worden auf fünf Pfeilern. Das heißt nicht, der Islam besteht aus fünf Pfeilern. Wer das denkt, dass er, wenn er fünf Sachen macht als ein Muslim, der irrt sich gewaltig. Denn wo ist in diesen fünf Pfeilern erwähnt, dass man an die Engel glauben muss und den jüngsten Tag glauben muss und den Qada wal Qadr glauben muss und an die Propheten glauben muss, an die Gesandten glauben muss? Wo ist das erwähnt? Nirgends. Zumindest nicht direkt. Okay? Natürlich, wenn man bezeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist, dann glaubt man natürlich an das, was er gesagt hat. Ja? Aber diese Sachen, der Islam ist nur aufgebaut auf diesen Sachen. Ja? Und man ist kein vollständiger Muslim, wenn man nur diese fünf Sachen verrichtet. Keineswegs. Na. Allah sagt im Vers 152, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Gedenkt meiner, auf Arabisch und auch im Deutschen, ist ein Imperativ. Das heißt, eine Befehlsform und eine Pflicht. Und wenn man einmal sich bewusst macht, wofür es diese ganzen Gottesdienste gibt, Ibadat, dann findet man, dass die Ibadat nur dann Früchte tragen, wenn sie dazu führen, dass man Allahs gedenkt. Und dadurch gewinnt man an Gottesfurcht. Wenn man seine Gebete verrichtet, ohne Allahs zu gedenken, dann trägt dieses Gebet überhaupt keine Frucht. Oder wenn man selbst im Hajj ist, was heißt selbst im Hajj ist, also auch besonders im Hajj soll man Allahs viel gedenken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Beste, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, ist La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Es gibt keinen Gott außer Allah. Wahdahu la sharika lah. Er ist ein Einziger. Er hat keine Teilhaber. Lahul mulku wa lahul hamd. Ihm gehört das Reich und ihm gebührt das Lob. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und er hat zu allem die Macht. Das ist das Beste. Der Hadith ist Hasan. Und das ist das Beste, was die Propheten überhaupt gesagt haben. Das sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen soll man besonders am Tag von Arafat das am meisten sagen. Tag Arafat ist ja der wichtigste Tag im Hajj, der 9. Tag von Dhul Hijjah, der Tag, an dem man sich in Arafat, in einer Stätte oder in einer Umgebung neben Makkah aufhalten muss. Ja. Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Es gibt viele, viele, viele Hadithe, die über das Gedenken Allahs oder vom Gedenken Allahs handeln. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hiermit ein Geschenk gegeben. Er sagt, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Das heißt, wenn ihr meiner gedenkt, dann werde ich eurer gedenken. In dem Moment, wo wir an Allah denken, denkt er an uns. Und das ist eine gewaltige Sache von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er uns die Sache verspricht. Und Allah ist derjenige, dessen Worte am wahrhaftigsten sind. Und niemand ist wahrhaftiger in den Worten außer Allah. Wer sind wir denn, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, unser gedenkt? Allah, der sich über den sieben Himmeln, wir kennen nicht einmal den ersten Himmel. Wir kennen nicht einmal den ersten Himmel, subhanallah. Und darüber, wie es im Hadith heißt, ist ein zweiter Himmel. Und darüber ist ein dritter Himmel. Und dann ist ein vierter und ein fünfter und ein sechster und ein siebter. Und dann kommt Allahs Thron und Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron. Und Allah, wenn wir seiner gedenken, gedenkt er unserer. Und das zeigt auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hört, obwohl wir so weit weg sind. Und alles weiß, auch unsere Gedanken kennt. Und das Gedenken Allahs zeigt sich selbstverständlich dadurch, dass die Zunge sich bewegt, aber auch dadurch, dass man im Herzen anwesend ist. Denn nur zu reden mit der Zunge, dieses Nachdenken, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hauptsache 33 sagen, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Und dann vielleicht weiß man nicht einmal, ob man schon das gesagt hat später oder hat man doch nicht gesagt. Das ist überhaupt nicht, ich garantiere euch, wenn ihr wollt, schriftlich, damit ist überhaupt nicht, das ist nicht gemeint mit Dhikr. Das ist nicht gemeint mit Dhikr. Das nennt man Aussprechen. Oder das nennt man Trainieren von der Muskulatur, von dem Mund oder sowas. Ja? Oder dass man es nicht vergisst oder irgend sowas, Aufsagen von Sachen. Das macht man, wenn man was wiederholen will und man nicht vergisst. Aber das Gedenken Allahs ist, wenn man sagt, Subhanallah, Subhanallah, und sich bewusst macht, Subhanallah bedeutet nicht nur einfach gepriesen sei Allah, sondern eigentlich bedeutet Subhanallah, frei sei Allah von allem Übel und allen Mangeln und allen Fehlern. Subhanallah, frei von diesem allen Erschaffenen. Ja, weil alles Erschaffene ist unperfekt. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Vollkommene. Ja, und deswegen das Gedenken Allahs geschieht zweifelsohne dadurch, dass man mit dem Herzen anwesend ist. Und das Gedenken Allahs ist auch dadurch gekennzeichnet, kann auch sein, indem man Allahs nicht mit der Zunge direkt gedenkt. Schauen wir uns einmal an, in Surat Al-Imran, das ist die dritte Surah im Koran, ganz am Ende, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. In Vers 190-191. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Und zweifelsohne, wenn man über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenkt, muss man nicht das unbedingt aussprechen mit der Zunge. Aber selbstverständlich, wenn der gläubige Mensch überwältigt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, das Allmacht, dann sieht er die Sachen und sagt, Subhanallah. Subhanallah, das ist automatisch, was ein gläubiger Mensch sagt, wenn er ein Geschöpf sieht, wie die Sonne, die im Vergleich zu dem, was es sonst gibt, gar nichts ist. Und wie die Physiker uns lehren oder die Astronomen, dass unsere Sonne eine von zig Milliarden Sonnen ist. Und unsere Sonne in Wirklichkeit nur eine kleine Sonne ist sogar, im Vergleich zu den anderen Sonnen, die es gibt. Und wenn man sich diese Sachen bewusst macht, dann wird einem klar, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn die Gewaltigkeit der Schöpfung weist auf die Gewaltigkeit des Schöpfers hin, logischerweise. Und das Wissen, was es in dieser Welt zu entdecken gibt und zu erforschen gibt, weist darauf auf den allwissenden Schöpfer hin. Denn er ist derjenige, der uns dieses Wissen auch in sehr, sehr begrenztem Maße aber zur Verfügung gestellt hat. Oder die gewaltige Versorgung, die es gibt, die Fische, die im Wasser schwimmen, die unzählig sind, die ein Mensch nicht zählen kann, oder dass die Regentropfen, die Allah herabsendet, all das ist ja Rizq, oder die Pflanzen, die Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Boden hervorkommen lässt, all diese Sachen und noch viel mehr, die Winde und subhanallah, dass die Berge spielen eine gewaltige Rolle, damit die Erde nicht wankt. Allah hat auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, damit sie nicht wankt. Ja? Und viele andere Sachen weisen darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er diese Sachen, diese Versorgung die in die Welt gesetzt hat, das heißt, bei ihm gibt es die Quelle der Versorgung überhaupt schlechthin. Gibt es die Quelle der Versorgung. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, dass er, wie in Surat al-Hijr, dass er eben von diesen ganzen Sachen die Quellen hat. Und er setzt oder sendet nur alles in begrenztem Maße hinab auf diese Erde. Und das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat noch viel mehr. Und deswegen glauben wir, und es ist nicht weit hergeholt, und es ist eine Wahrheit, dass es die Paradiesbewohner in der Versorgung Allahs schwimmen werden. Und alles, was sie sich wünschen, werden sie erhalten. Und wenn einem diese Sachen klar sind, und dass unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über das Gedenken Allahs, das ist eine gewaltige Sache. Über das Gedenken Allahs sagte Allah subhanahu wa ta'ala sogar in Surat al-Ahzab hat er diejenigen gelobt, die Allahs viel gedenken. Er sagte, innal muslimina wal muslimat, gewiss muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten, und als letztes erwähnte er das Gewaltigste, und Allahs viel gedenkende Männer und Allahs viel gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Subhanallah. Und das Gedenken Allahs, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, das Gedenken Allahs ist größer als alles andere. Das Gebet ist deswegen da, damit wir Allahs gedenken. Das Gebet ist deswegen gesetzlich gemacht worden, damit wir Allahs gedenken. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat viele, viele, viele Adhkar gesprochen. Adhkar ist der Plural von Dhikr. Ja? Ein Dhikr ist eine Art zu gedenken. Zum Beispiel Subhanallah ist eine Art von Dhikr. Oder wenn man in die Moschee hineingeht, sagt man Bismillah, Allahumma aftah lana abwaab rahmatik. Ja? Oder wenn man aus der Toilette rausgeht, sagt man Ghufranak. Ja? Und das sind alles Formen von Dhikr. Und Dhikr ist nicht damit gemeint, dass man in einer Gruppe sitzt zusammen und irgendwas, Dhikr, was man sich unter den Sufisten vorstellt, das ist nicht damit gemeint, mit Dhikr. Die Leute, subhanallah, verstehen heutzutage das Wort Dhikr schon in diese Richtung. Ja, dass man tanzt dazu und meint, Allah, Allah, Allah, Allah sagt oder so etwas. oder illallah, illallah, illallah oder so etwas. Und all diese Formen, das ist überhaupt nicht gemeint mit Dhikr. Sondern Dhikr ist eine, ist nicht, ich sage nicht eine Form des Gottesdienstes, sondern es ist der Gottesdienst überhaupt. Und alle Gottesdienste im Islam sind Tawqifi. Das heißt, sie müssen so angenommen werden, wie sie überliefert sind. Denn der Sinn überhaupt, dass der Prophet gesandt worden ist zu den Menschen, ist, dass er uns erklärt, wie wir zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen können. Und was wir tun können, damit wir zu Allah kommen. Deswegen gibt er uns vor. Er sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Und er sagte, Khudu anni manasikakum. Im Hajj sagte er, also, sinngemäß, macht den Hajj so, wie ich es vorgemacht habe. Ja. Weil wenn jemand einfach etwas anderes macht, dann, was ist denn der Sinn, dass unser Prophet entsandt worden ist? Macht dann keinen Sinn mehr, wenn wir unsere eigene Religion dann entwickeln dürfen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er morgens aufgestanden ist, dann sagte er, Alhamdulillahi alladhi, und in diesem Hadith sieht man die Gewaltigkeit des Dhikr überhaupt. Gewaltigkeit ist Gedenken Allahs. Alhamdulillahi alladhi afani fi badani. Alles Lob gebührt Allah, der mich hat in Bezug auf meinen Körper gesund aufwachen lassen. Alladhi afani fi badani, und dann heißt es wa adina, oder fi jasadi, jasadi heißt Körper. Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi. Alles Lob gebührt Allah, der meine Seele wieder zu mir zurückgeschickt hat. Denn wir wissen, wenn man schläft, dann verlässt die Seele den Körper des Menschen, genau wie der Tote auch. Und dann kommt nur noch die Seele wieder zurück, die Allah subhanahu wa ta'ala, weiterleben lässt. Deswegen sagt man, Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi. Alles Lob gebührt Allah, der meine Seele wieder zurückgeschickt hat. Wa'afani fi jasadi, und mich hat körperlich gesund aufwachen lassen. Wa'adhina li bi dhikrihi. Und mir erlaubt hat, seiner zu gedenken. Und mir erlaubt hat, seiner zu gedenken. Denn die Toten, wenn sie gestorben sind, können sie Allahs nicht mehr gedenken. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt hat, weist darauf hin, dass es eine gewaltige Gunst, eine gewaltige Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er uns denn Allah sagte ja im Koran ein großartiger Vorteil des Gedenkens. Er sagte, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Das heißt, dass durch das Gedenken Allahs die Herzen sich beruhigen. Alhamdulillah. Und dieser Hadith ist Hassan. Und inshallah werden wir nach dem Gebet inshallah weitermachen. Sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Einige Gefährten kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, يا رسول الله, O Gesandter Allahs, ذهب أهل الدثور بالأجور. Die Reichen von uns sind mit den Belohnungen, die haben die Belohnungen mitgenommen. يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Sie haben gesagt, sie beten genauso wie wir beten. Das heißt, die Reichen beten genauso wie wir beten. Und sie fasten genauso wie wir fasten. Aber sie spenden den Überschuss ihres Vermögens, was wir eben nicht tun können. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون. Hat Allah euch denn nicht etwas gegeben, was ihr spenden könnt? إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. أخرجه مسلم. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hat Allah subhanahu wa ta'ala euch denn nicht Dinge gegeben, die ihr, mit denen ihr spenden könnt, mit denen ihr Sadaqa geben könnt? Er sagte, jede Tasbiha, jedes Mal Subhanallah zu sagen, ist eine Sadaqa. Und jedes Mal Takbir zu machen, Allahu Akbar zu sagen, ist eine Sadaqa. Und jede Tahmida zu sagen, Alhamdulillah, ist eine Sadaqa. Und jede Tahlila, das heißt jedes Mal zu sagen, La ilaha illallah, ist eine Sadaqa. Wa amrun bil ma'rufi Sadaqa. Und das Gebieten, das Befehlen, das Anordnen des Guten ist eine Sadaqa. Wa nahyun an munkarin Sadaqa. Und das Verbieten von Üblem oder Verwerflichem ist eine Sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum Sadaqa. Und selbst wenn einer von euch mit seiner Ehefrau verkehrt, dann ist das für ihn eine Sadaqa. Und der Hadith ist bei Muslim. Und des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala, seid mir dankbar und seid nicht undankbar. Washkuruli wa la takfurun. Ash-Shukr ist auf Arabisch das Dankbarsein. Und wie ist man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber seinem In'am, gegenüber seiner Gunsterweisung dankbar, indem man Allah subhanahu wa ta'ala das, die Ni'ma, die er einem gegeben hat, die Gunst, die er einem erwiesen hat, so verwendet, wie Allah subhanahu wa ta'ala möchte oder will, dass es verwendet wird. Das heißt konkret, in Bezug zum Beispiel auf das Geld, das Allah subhanahu wa ta'ala dem Muslim gegeben hat, dass er es erstens für Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt und überhaupt nur für erlaubte Sachen, die ihm entweder in diesem Leben helfen oder im nächsten Leben helfen, und dass er nicht verschwenderisch mit dem Geld umgeht und Sachen ausgibt, die er überhaupt nicht braucht und schon gar nicht, wenn er weiß, und es gibt sicherlich genug Muslime, die Geld benötigen oder Schulden haben, die ihre Schulden nicht begleichen können, und diese Menschen haben eher ein Anrecht darauf, dass man ihnen in ihrem Leiden zu Hilfe kommt. وَلَا تَكْفُرُونَ oder وَلَا تَكْفُرُونِ heißt, und seid mir nicht undankbar gegenüber. Und Al-Kufr ist das Gegenteil von Al-Shukr. Und jetzt mögt man sich wundern, Kufr ist so eigentlich Gegenteil von Iman, aber Kufr auf Arabisch kann auch bedeuten Undankbarkeit, wie in diesem Vers es deutlich wird. Wenn man gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala undankbar ist, ist es in diesem Fall so, dass man, wenn man irgendwelche Gunsterweise erhalten hat von Allah und nicht anerkennt, dass sie von Allah sind, das ist eine Form des Kufr, Kufr und Ni'ma, das Kufr gegenüber der Gunsterweisung Allahs, ist eine Form des Kufr. Und seid nicht undankbar gegen mich. Wie kann es denn sein, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen Geld gibt, und wenn es nur ein Cent sei, dass er einem gegeben hat, damit man es so investiert, wie er es verlangt hat, und trotzdem man das Geld und um ungehorsam zu sein und ungehorsame Taten zu vollbringen. Das nennt man Kufr al-Ni'ma, wie ich bereits gesagt habe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja Mu'adh, O Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Bei Allah, wahrlich, ich liebe dich. Wallahi inni la uhibbuk. Bei Allah, ich liebe dich. Das ist die Liebe unter den Geschwistern. Faqala, usika ya Mu'adh, la tada'anna fi dubiri kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Er sagte, O Mu'adh, ich möchte dir etwas ans Herz legen. Vergiss niemals nach jedem Gebet zu sagen, Allahumma a'inni ala dhikrik, das heißt, O Allah, leiste mir Hilfe, unterstütze mich, hilf mir dabei, deiner zu gedenken, wa shukrika, und dir gegenüber dankbar zu sein, wa husni ibadatik, und dass ich meinen Gottesdienst für dich auf die schönste Art und Weise vollrichte oder vollbringe oder entrichte oder durchführe. Und der Hadith ist sahih und bei Abu Dawud. Und ich sage etwas jetzt, und ich hoffe, man hört genau zu. Wenn es Adhkar gibt, wie zum Beispiel diesen Dhikr, den wir gerade gesagt haben, oh Allah, hilf mir, deiner zu gedenken und dir gegenüber dankbar zu sein und deinen Gottesdienst auf die beste Art und Weise zu verrichten. Wenn man das nicht auf Arabisch gelernt hat, so soll man es auf seiner Sprache sagen. Denn der Dua ist der gleiche. Und die Dankbarkeit ist die gleiche. Das ist kein Koran. Das ist kein Koran. Allahs zu gedenken kann man in allen Sprachen. Und Allahs gedenkt man nicht nur in arabischer Sprache. Denn was bringt das, wenn man etwas sagt und weiß nicht, was es bedeutet? Ja? Man soll etwas sagen, was man versteht. Und ich sage das bewusst deswegen, weil Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, gesagt hat, dass diejenigen, die kein Arabisch sprechen, im Gebet nach dem letzten Tashahhud, das heißt, bevor man Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt, da hat man ja eine Zeitspanne, Dua zu sprechen. Da hat er gesagt, wenn man die Duas nicht auf Arabisch kann, dann kann man sie auf seiner eigenen Sprache sagen. Okay? Und deswegen sage ich das. Wenn man aufwacht morgens und kennt den Dua nicht auswendig, Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi, dann sagt man eben, alles Lob gehört Allah, der meine Seele wieder zurück zu mir geschickt hat und der mich körperlich wieder gesund gemacht, der mich körperlich gesund gemacht hat und der mir erlaubt hat, seiner zu gedenken. Dann lernt man es eben in seiner Sprache und dann von Zeit zu Zeit lernt man es in der arabischen Sprache. Aber es wegzulassen, nur weil man es auf Arabisch nicht kann, das ist das Sinnloseste, was man machen kann. Das ist das Sinnloseste, was man machen kann. Ja. Deswegen, sobald man kann, sagt man es. Ja. Al-Dhikr, das Gedenken, ist sowieso die Basis der Dankbarkeit. Gemeint ist damit, Allah sagte, wie wir in Surat Ibrahim lesen, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Er sagte, wenn ihr mir dankbar seid, oder wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr erweisen. Das ist ein Versprechen von Allah. Wenn ihr mir dankbar seid, werde ich euch noch mehr erweisen. Und wie kann man dankbar sein? Man wird dankbar, indem man Allahs Gunsterweisungen gedenkt. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt, als wir über die Verse gesprochen haben, wo Allah direkt die Kinder Israels anspricht, wo er sagt, Ya Bani Israel, o Kinder Israels, اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. Gedenkt meiner Gunst an euch, oder gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe. Und warum sollen sie dieser gedenken? Denn durch das Gedenken, indem sie sich bewusst machen, diese Gunsterweise, werden sie sagen, Alhamdulillah, Allah sei Dank, Alhamdulillah ist Allah unser Herr, und wir sind mit unserem Herrn zufrieden. Aber wenn sie nicht sich darüber Gedanken machen, was Allah ihnen alles getan hat, dann werden sie nicht dankbar sein. Also das Gedenken und das Erinnern, das führt dazu, dass man dankbar ist. إِلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben und noch mehr erweisen. Na. Über die Verse, über Dhikr, dass man Allahs gedenkt, kann man sehr, sehr viel sagen. Und es gibt in der Sunna vieles überliefert, viele besondere Belohnungen dafür. Zum Beispiel, wie wir wissen, wenn man nach jedem Gebet, also nach jedem Pflichtgebet 33 Mal Subhanallah sagt und 33 Mal Alhamdulillah sagt und 33 Mal Allahu Akbar sagt, und dann das hundertste hinzufügt und sagt La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Das 34. Mal bei Allahu Akbar ist, wenn du vor dem Schlafen gehst. Okay? Aber das nach dem Gebet sagt man 33, 33, 33, und das 100. Mal ist dann لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Wenn man das sagt, dann werden einem alle seine Sünden vergeben, selbst wenn sie so viel sind wie der Schaum des Meeres. Ist es dazu? Ja, das ist nach jedem Gebet oder? Nach jedem Pflichtgebet. Nach jedem Fardgebet. Das macht ja 99, wenn man die zählt. Also ja. Allah hat auch 99 Namen. Wenn man die Namen kennt und das sagt, die 99 Namen. Nein, das ist nicht. Die Namen Allahs, die 99 Namen Allahs sind uns nicht bekannt. Welche das jetzt genau sind. Aha. Sind uns nicht bekannt. Und diese Poster, die aufgehängt werden, das ist nicht der Prophet, der es nicht gesagt hat, sondern das haben einige Überlieferer des Hadithes, weil die den Hadith überliefert haben, wahrlich Allah hat 99 Namen, 100 minus 1, wer sie auswendig kann, wird ins Paradies eingehen. Der Hadith ist authentisch. Aber dann kommt nach dem Hadith eine Aufzählung von diesen Namen. Und diese Namen unterscheiden sich von Überlieferung zu Überlieferung. Manche Hadithe nehmen die Namen, das ist ein Ijtihad von den Überlieferern gewesen. Ja. Und manche davon sind auch, kann man fast sagen, falsch. Oder kann man direkt sagen, falsch. Weil man sieht, dass der Ijtihad war so, dass sobald Allah subhanahu wa ta'ala irgendeine Eigenschaft erwähnt hat über sich selbst im Koran, haben man daraus einen Namen gemacht. Zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass er derjenige ist im Koran, der jemandem Nutzen zufügt und jemandem Schaden zufügt. Yanfa', er nützt jemandem, und Yadur, schadet jemandem. Und dann haben sie daraus gemacht, Ad-Dar und An-Nafi', ein Name. Derjenige, der Schaden hinzufügt und derjenige, der Nutzen hinzufügt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals weder im Koran noch in der Sunna gesagt, dass er heißt Ad-Dar. Es ist ein Unterschied zwischen einer Eigenschaft und einem Namen. Ein Name, ich kann edel sein, ich kann lieb sein, ich kann nett sein. Und so, aber trotzdem heißt er im Endeffekt Nail. Ja, der Name ist fest. Und die Namen Allahs, die Allah sich selbst gegeben hat und der Prophet Allah gegeben hat, die schreiben wir Allah zu. Aber diese Namen, die erwähnt sind auf den Posten, die sind 99, das hat nicht der Prophet sondern gesagt. Aber viele Namen kommen ja vom Koran, oder? Viele. Und viele nicht. Viele. Viele und viele nicht. Wir können mal darüber reden. Es gibt einige, die nicht im Koran erwähnt sind. Auch nicht in der Sunna. Da gibt es einige, ja. Aber es ist nicht einige. Gibt es viele. Nur bei diesem kommt 15 oder 20 Namen raus. Nein. Aber es gibt viele, zum Beispiel auch Al-Muntaqim kommt in diesem Hadith vor, der sich Rächende. Allah hat niemals sich selbst bezeichnet als der sich Rächende. Sondern Allah hat gesagt, er rächt sich. Oder er ist voller Rache, hat er gesagt. Aber er hat nicht gesagt, er ist der Rächende. Und der Name ist etwas und Eigenschaft ist etwas anderes. Man kann nicht aus einem Namen Eigenschaft machen. Aber aus einem Namen, Entschuldigung, man kann nicht aus einer Eigenschaft einen Namen machen. Aber aus den Namen ergeben sich Eigenschaften. Also zum Beispiel, um das klar zu machen, aus den Eigenschaften ergeben sich keine Namen. Ich kann edel sein, freundlich sein, gütig sein und so weiter. Aber daraus darf ich nicht einen Namen machen. Ich heiße nicht der Gütige. Ich heiße Nael, immer noch. Ändert sich nichts. Aber aus einem Namen bei Allah darf man Eigenschaften machen. Allah ist Ar-Rahman, der Allerbarmherzige. Das heißt, er ist barmherzig. Und Allah ist Al-Karim, der Edle. Das heißt, er ist edel. Er ist Karim. Und Allah ist Al-Ghafur, der Allvergebende. Das heißt, er ist vergebend und er vergibt Sünden. Also dieser Punkt muss man verstanden haben. Inshallah können wir anderes Mal noch ausführlich darüber reden. Ja. Allah sagt, O die ihr glaubt, im 153. Vers, O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Allah ist mit den Standhaften. Das Wort Standhaften oder Standhaftigkeit ist das Wort Sabr. Sabr, auch Geduld. Allah ist mit den Geduldigen und sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet, in der Standhaftigkeit und im Gebet. Und wenn Allah sagt, O ihr glaubt, O die ihr glaubt, O ihr Gläubigen, dann soll man zuhören. Weil Allah subhanahu wa ta'ala entweder einem etwas anbefiehlt oder beziehungsweise jemand etwas Gutes anbefiehlt oder etwas Schlechtes verbietet. Ja. Und ihr glaubt, sucht Standhaftigkeit oder sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Standhaftigkeit hat man, Sabr. Erstmal in Bezug auf die guten Taten in Bezug auf die schlechten Taten. Gemeint ist, in Bezug auf die schlechten Taten hat man Sabr, indem man sich von ihnen entfernt und Geduld hat und die schlechten Taten nicht begeht. In Bezug auf die guten Taten hat man Sabr, indem man sie verrichtet und tut und geduldig dabei ist. Denn das Aushalten von guten Taten oder das Verrichten von guten Taten regelmäßig bedarf Kraft und Energie und Geduld und Ausdauer. Und man wird nicht immer mit einem freundlichen Gesicht, wie sagt man, oder andere Leute werden einem nicht immer mit einem freundlichen Gesicht begegnen, wenn man gute Taten verrichten will. Es gibt Menschen, die wollen nicht, dass man gute Taten verrichtet. Und deswegen geduldig auszuharren, wie zum Beispiel in Bezug auf die Frau, dass sie ihre Kleidung, dass sie eine anständige Kleidung trägt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es ihr angeordnet hat und der Prophet sie angeordnet hat, das bedarf Geduld. Sie trägt das immer, wenn sie in Anwesenheit von Männern ist, die sie nicht sehen dürfen. Immer. Draußen oder so auch im Haus. Je nachdem, es geht nicht um draußen im Haus, sondern es geht darum, ob Männer da sind, die sie sehen könnten, die nicht zu ihren Maharim gehören. Und das bedarf Geduld. Das heißt, das Verrichten der guten Tat bedarf Geduld. Subhanallah. Okay? Deswegen diese beiden Formen von Standhaftigkeit gibt es. Und die Hilfe sollen wir in der Standhaftigkeit suchen und im Gebet suchen. Und dazu haben wir auch und auch sollen wir die Hilfe suchen in der Standhaftigkeit im Gebet in Bezug auf das, was vorher gesagt worden ist. Die Mushrikun und die Götzendiener und die Juden, die Christen und die schwachen Gläubigen, sie haben gezweifelt an dieser Sache. Und haben, ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt oder ihm gegenüber sagt, wer bist du? Oder ihm vorwirft, dass er ein falscher Prophet ist oder ein Lügner ist oder ein Zauberer ist oder was, oder ein Verrückter ist oder ein Besessener ist. Ja, dann muss man, oder warum ändert er die Qibla? Ändert er sie aus eigenem Willen? Er will sie ändern, er wollte sie ändern. Jetzt ist sie plötzlich geändert worden. Eine Fitna ist groß. Er wünscht sich, die Qibla wird geändert. Er betet in Richtung Jerusalem. Zwischen sich und Jerusalem ist die Kaaba, wie Ibn Abbas überliefert hat. Und jetzt plötzlich sagt er den Leuten, die Kaaba ist jetzt die wirkliche Gebetsrichtung. Die Fitna ist riesig, dass die Leute gesagt haben, das hat er selbst gemacht. Er hat sich die ganze Zeit gewünscht. Und deswegen sind die Verse, haben das öfter wiederholt und betont, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das angeordnet hat und nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nichts anderes als ein Überbringer der Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Na, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Ibn Umar radiallahu anhuma war auf seinem Reitkamel. Und jemand kam aus Medina in Richtung Mekka und sagte zu ihm und teilte ihm mit die schlimme Kunde, dass seine Ehefrau gestorben ist. Und dann, was hat er gemacht, Ibn Umar? Er ist von seinem Kamel abgestiegen und hat gebetet. Hat Salah gemacht, 2 Rak'at. Und sagte dann, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Wenn ihn eine Sache bedrückt hat, wenn ihn eine Angelegenheit bedrückt hat, dann hat er sich zum Gebet beeilt. Ist zum Gebet geflüchtet. Und das wollen wir ab jetzt machen. Wenn uns irgendwas bedrückt, dann beten wir. Wenn wir Kraft brauchen, dann suchen wir sie im Gebet und in der Standhaftigkeit, wie Allah es eben gesagt hat. Allah ist mit den Standhaften, subhanallah. Das ist ein Ansporn, ein gewaltiger Ansporn für die Muslime, standhaft zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch gesagt, dass die Standhaften, As-Sabirun, diejenigen, die Sabr haben, Allah wird ihnen ihre Belohnung geben, ohne Abrechnung. Ohne Abrechnung. Am Tag der Auferstehung wird ihnen gesagt, er wird ihnen nicht einmal ihre Taten vorgelesen, sondern es wird ihnen direkt gesagt, geht ins Paradies rein. Und das gibt nichts Gewaltigeres als diese Standhaftigkeit. Und die Standhaften sind diejenigen, die auch Allahs viel gedenken. Und die sich, und wer Allahs viel gedenkt und seine Gebete verrichtet, verfällt nicht den Schändlichkeiten, den üblen Taten, den großen Sünden, wie Al-Zina oder Al-Riba, weil sie Allahs ständig gedenken und niemals imstande wären, Allah zu gedenken und gleichzeitig eine üble Tat zu begehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte doch in Surat Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab anil fahsha'i vom Schändlichen wal munkar vom Verwerflichen. Wer richtig betet, verrichtet weder Schändliches noch Verwerfliches. Und wer Verschändliches verrichtet und Verwerfliches tut, obwohl er betet, dann weiß er mit Gewissheit, mit Sicherheit, 100%, dass seine Gebete nicht so verrichtet worden sind, wie er sie hätte verrichten müssen. Und er muss an sich arbeiten. Die Frage, die wir uns stellen, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zur Zeit der Khulafa, wie viele Polizisten waren angestellt beim Propheten, die Ordnung gesorgt haben für den unter den Leuten? Wie viele waren angestellt unter Abu Bakr, unter Umar, Uthman, unter Ali? Die Antwort ist null. Sie haben diese Leute gar nicht gebraucht. Denn wer seine Gebete verrichtet, wie die Sahaba radiallahu anhu es getan haben, sie sind selbst diejenigen, die die verwerflichen Taten nicht verrichten, und sie sind diejenigen, die, wenn sie eine üble Tat sehen, sie ändern und wieder gerade biegen. Und wie viele kriminelle Taten hat es gegeben? Taten, die mit der Hand abzählbar sind. Warum? Weil sie eben das Gebet verrichtet haben. Und Iqamatus Salah bedeutet nicht einfach, die haben gebetet, sondern das Gebet verrichtet mit allem, mit das komplette Gebet, wie der Prophet aus seinem Gebet hat, mit Khushu', mit Ruku', vollständiger Ruku', mit den Sunnan, also genau wie der Prophet aus seinem Gebet verrichtet hat, auf die gleiche Art und Weise. Und in der richtigen Zeit natürlich, und in der Moschee, und auf die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorgegeben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der sahih ist, bei Al-Hakim, Inna aswa an nasi sariqatan alladhi yasriqu salata. Derjenige Mensch oder die übelste Form für einen Menschen zu stehlen ist es, wenn er von seinem Gebet stiehlt. Und sie sagten, Ya Rasulallah, wa kayfa yasriqu salata? Sie sagten, O Gesandter Allahs, wie kann er denn von seinem Gebet etwas stehlen? Und er sagte, لا يتم ركوعها وسجودها. Das heißt, er vervollständigt weder seine Verbeugung noch seine Niederwerfung. Und das sind die schlimmsten Diebe. Das sind die schlimmsten Diebe, die man sich vorstellen kann. Und über das Gedenken Allahs möchte ich noch einen Hadith erwähnen, denn der auch sahih ist bei Ibn Majah. Wo Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt, im Hadith Qudsi, Ana ma'a abdi, idha huwa dhakarani, wa taharrakat bihi shafatah. Das heißt, ich bin mit meinem Diener, wenn er meiner gedenkt und solange sich seine Lippen wegen mir bewegen. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.